Ich sympathisiere sehr auch mit einer künstlerischen Alltagsästhetik. Mit diesen Gerätschaften, die uns irgendwie ständig umgeben und natürlich auch Normen schaffen, all das finde ich daran nicht nur interessant, sondern eigentlich geradezu zwingend erforderlich für mich, das einzubeziehen, weil es eben auch mein Leben, ob ich will oder nicht, sehr stark bestimmt. Johannes Kreidler spricht von Laptops, MP3-Playern, Smartphones, Videoplattformen, dem Internet und den Clouds, den digitalen Medien. Ihnen kann man sich heutzutage nicht mehr entziehen. Ein Zustand, den auch die Musik reflektieren müsse, glaubt der 1980 geborene Komponist. Er schreibt seine Stücke ausschließlich am Computer und nennt seine Arbeitsweise Musik mit Musik machen. Musik mit Musik ist eine Musik, die mit anderer Musik hergestellt wird. Für mich kam diese Ästhetik vor allem auf durch die Digitalisierung. Sein Buch Musik mit Musik ist ein Plädoyer für eine Ästhetik des Veränderns. Für Kreidler gibt es keine neuen Klänge. Ihm kommt es vielmehr darauf an, wie man mit dem bestehenden Klangreservoir umgeht. Wenn man für ein Stück eine Orchesterpartitur braucht, so möge man sich einfach an einer bestehenden Partitur bedienen, sie samplen und in sein Stück einarbeiten. Früher habe ich eben noch komponiert mit 5 Notenlinien und Bleistift und Radiergummi. Und das hat sich natürlich verlagert, auch an den Computer. Und da arbeitet man eben mit Klangdateien, ne? Mit Samples, mit Musik. Johannes Kreidler hat an der Musikhochschule Freiburg studiert, Meisterkurse bei Helmut Lachenmann besucht und ist heutzutage auch als Lehrer tätig. Seine Stücke werden im Kontext der neuen Musik wahrgenommen. In diesem Umfeld sorgt seine Arbeitsweise für Aufregung. In der Popmusik hingegen ist die Verwendung von Samples schon längst etabliert. So hält sich beim Lesen des Buches der Eindruck, es mit Grabenkämpfen zu tun zu haben, die anderswo schon längst überwunden worden sind. Da gibt es dann wirklich Auseinandersetzungen mit Komponisten der älteren Garde, die dann sagen, ja, das ist nicht ernstzunehmende Kunst. Diesen Konflikt, den gibt es durchaus. Kreidler begreift die Digitalisierung als Chance, als Möglichkeit, Musik neu zu denken. Der junge Komponist wünscht sich Stücke für Streichquartett und MP3-Player, Oboe und digitale Videoplattform. Klassische instrumentale Konstellationen seien heutzutage obsolet geworden. Die Kratzgeräusche der neuen Musik überraschten niemanden mehr. Musik wird immer nur verschieden interpretiert, sagt er, es käme aber darauf an, sie zu verändern. In Bayreuth wird zwar sozusagen auf der Bühne wird Regietheater gemacht, auf der Bühne verfaulen Hasen und was weiß Gott, aber die Musik bleibt eigentlich heilig. Na, ich habe mal gesagt, warum wird denn nicht mal der zweite Akt von den Meistersingern mal eine Oktav höher gespielt oder so? Diesen Gedanken greift er in dem Projekt Compression Sound Art auf, in dem er alle Sinfonien Beethovens innerhalb einer Sekunde abspielt. Heutige digitale Programme machen dies möglich. Ähnliches passiert in seiner Adaption von Arnold Schönbergs Pierrot Lunaire. Hier singt ein Autonavigationsgerät den Text. Die Expressivität des Originals geht dabei verloren. Die Stimme klingt kalt und kalkuliert, entwickelt für den Komponisten allerdings eine Poetik, die sie in konventionellen Einspielungen bislang nicht hatte. Den Liebsten, der im Sinnenrausch gedankenlos zum Liebsten geht, belustigt deinem Strahlenspiel dein bleiches, qualgeborenes Blut, du nächtig todeskranker Mond. Zu den stärksten Beiträgen in Musik mit Musik zählt der Aufsatz Das totale Archiv, in dem Kreidler den Einfluss des Internets und seiner digitalen Archive auf die zeitgenössische Musikproduktion diskutiert. Collage. Man kann die Idee als alten Hut abtun und doch, ob man will oder nicht, ist sie das Signum des Internetzeitalters, seine typischste Form. Nach Monarchie und Demokratie leben wir heute im Zeitalter der Collage, stellt er in seinem Text fest und erweitert den Gedanken nicht nur auf künstlerische Bereiche, sondern ins alltägliche Leben. So ist die Collage nicht mehr nur Kunstform, sondern ein ubiquitäres Prinzip. Seien es Wikipedia-Artikel, modulare Möbel, Patchwork-Familien, die Multikulti-Gesellschaft oder Lebensphilosophien. Stimmiger als der Begriff Collage erscheint allerdings die Idee der Integration. Heutzutage müssen Künstler Mittel und Wege finden, die unendlichen Informationsfluten des Internets in die eigene Arbeit sinnvoll zu integrieren, den Umgang mit den digitalen Archiven zu lernen. Das ist die künstlerische Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Mit welcher Strategie eigentlich schneide ich jetzt meine Schneise in diese unendlich vielen Dokumente? Wie greife ich darauf zu? Mit welchen Parametern? Wie greife ich denn da rein, dass ich da nachher was auch in der Hand habe? Da könnte man tatsächlich von Integration sprechen. Das sind tatsächlich Fragen, die ganz allgemein virulent sind und natürlich für mich als Komponisten sich genauso stellen. Auf über 200 Seiten in mehr als 20 Essays diskutiert Johannes Kreidler in Musik mit Musik seine Ideen. Alle Aufsätze wurden bereits veröffentlicht. Das Spektrum reicht vom musikwissenschaftlichen Fachmagazin bis hin zum gewöhnlichen Blog-Eintrag. Ärgerlich sind auftretende Wiederholungen. In unterschiedlichen Texten stößt man manchmal auf dieselben Diskussionen. Dieser kleine Schönheitsfehler ist allerdings zu verschmerzen, denn Kreidler versteht es, sehr unterhaltsam zu schreiben. Auffällig ist der Tonfall des Komponisten, in dem er seine Leser zum Umdenken auffordert. So kommt Leben in die Bude und auch das ist irgendwie halt in der neuen Musik nötig oder wünscht man sich ja vielleicht auch, ich wünsche es mir dann auch, um Diskussionen anzuregen. Komplexe Zusammenhänge illustriert Johannes Kreidler in klaren Worten. Er schreibt humorvoll und packend, sein Sendungsbewusstsein ist ansteckend. Auch wenn manches nicht ganz stimmig erscheint, man wird immer wieder zum Nachdenken angeregt. Und das ist sehr viel wert.